Das Gute zu wollen, vielleicht auch in schwärmerischer Form, muss im Menschen sehr früh angelegt worden sein. Ja, dies muss überhaupt am Anfang der Entwicklung zum Menschen gestanden haben. Wir haben es hier mit einer Tatsache zu tun, die erst relativ spät unverwesbare Spuren im Boden für die Archäologen zurückgelassen hat. Aber wir können darauf vertrauen, dass sie Spuren in den Köpfen der Menschen hinterlassen hat, denen wir heute noch nachgehen können. Denn merkwürdigerweise ist weniges so dauerhaft wie das Imaginäre. Sonst hätten die letzten 300 Jahre Wissenschaftsentwicklung alles Ideologische beseitigen müssen, zumindest in den von den Wissenschaften geprägten Kulturen. Und das Ideologische ist von seinem Wesen her dogmatisch und konservativ oder vielmehr konservierend, weil ja das Feststehende ein notwendiges Element jeder Ideologie ist. Deshalb können wir auch aus heutigen Verhaltensweisen sehr alte Dinge herauslesen oder bestätigt finden. Beispielsweise das Denken in Mythen und Symbolen und das schwärmerische Zukunftsdenken. Wonach also zu suchen wäre, in den ältesten religiösen Überlieferungen ebenso wie in heutigen Beobachtungen, sind Hinweise nicht auf die Entstehung von Religion und Ideologien, sondern auf die Ursachen und die Funktion des Ideologischen, auf Verhaltensweisen. Wenn Robespierre seine menschheitsbeglückende Lehre von der Volksherrschaft mit entsetzlichem Terror verband, dann folgte er vermutlich in der seinem Zeitalter entsprechenden Art uralten Denkweisen, sehr alten Irrtümern des Menschen. Funde aus prähistorischer Zeit haben gezeigt, dass schon bei den Vorläufern des Homo sapiens, die vor etwa 1 Million Jahren lebten, jene Schädelpartien sich zu entwickeln begannen, in denen die Fantasie, die Sprachfähigkeit angelegt ist. Das ist an sich eine Selbstverständlichkeit, denn gerade diese Fähigkeiten müssen es gewesen sein, die jene Evolutionsschritte einleiteten, die zur Entstehung des Homo sapiens führten. Glaube und Weltanschauung müssen schon damals eingesetzt haben, also am Anfang der Entwicklung gestanden haben und keineswegs als Krönung an deren Ende. Es ist gewiss ein großer Sprung von archäologischen Befunden zu Thomas Müntzer, den Anarchisten und nationalsozialistischen Fahnenwein. Und doch erklärt sich aus diesen Ursprüngen der immer wieder erneuerte Versuch, mit imaginären oder gar verrückten Ideen die Menschheit zu verbessern. Und für diesen Gedanken sind durch die ganze Geschichte hindurch Ströme von Blut geflossen. Man könnte versucht sein, diese Ausweitung des Geistes ins Fantastische und Imaginäre für eine Störung in der Evolution zu halten. Aber das Gegenteil muss wohl der Fall gewesen sein, denn gerade von da an war der Mensch als Spezies überaus erfolgreich. Deshalb stellt sich die etwas irritierende Frage, wie denn das Ideelle, die Religion, das Fantastische überhaupt, das doch eine Schöpfung der Irrationalität ist, in einen erfolgreichen Entwicklungsprozess hineinpasst. Man hat lange geglaubt, Erscheinungen wie Mythos und Religion hätten nur in einer verhältnismäßig weit entwickelten Gesellschaft unter geistig ziemlich hochstehenden Menschen auftreten können. Zu dieser Meinung passt etwa das Bild von der sogenannten Menschwerdung, wie es Michelangelo in der Sixtina dargestellt hat, wo Gott einem bereits fertigen Adam das höhere geistige Leben einhaucht. Diese alte Vorstellung muss irrig sein, denn nur durch die Vorteile, die das wachsende Gehirn und die zunehmende Fähigkeit zum Fantasieren, zum Bilden von Symbolen und abstrakten Begriffen seit etlichen Jahrhunderttausenden bot, konnte der Vorläufer des Menschen Mensch werden. Das Element des Geistigen ermöglichte sicher zunächst auf praktischen Gebieten neue Formen der Daseinsbewältigung. Der Gebrauch von Werkzeugen setzt ebenso Fantasie voraus wie die Einführung verfeinerter Jagdmethoden. Das geistige Prinzip diente also zunächst einer biologischen Zweckmäßigkeit. Die Kulte, in denen sich seit etwa 40.000 Jahren das Imaginäre festigte, boten dann weitere enorme Vorteile im Hinblick auf die Entwicklung des Menschen, und zwar in erster Linie wegen der nun hinzutretenden sozialen Komponente. Diese Seite, das Soziale, scheint sich nämlich als das eigentlich Bedeutsame am imaginären Denken herauszustellen. Und an dieser Stelle zielt die von der europäischen Aufklärung ausgehende Religionskritik bis Feuerbach, Marx und Freud am Kern der Dinge vorbei.